Eine Geburtstagsfeier für die Delegierten für die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation fand am 6. Juni im Hotel 25. April in Pyongyang statt. Daran waren die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Geburtstagskinder beteiligt.